بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Bei dem Stern, wenn er sinkt, nicht in die Irre geht euer Gefährte, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen, und er redet nicht aus eigener Neigung. Es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. Belehrt hat ihn der Besitzer starker Kräfte, der geistige Macht besitzt. So stand er da und war am obersten Gesichtskreis. Hierauf kam er näher und stieg herunter, so dass er nur zwei Bogenlängen entfernt war oder noch näher. Da gab er seinem Diener als Offenbarung ein, was er eingab. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Nicht hat sein Herz erlogen, was es sah. Wollt ihr denn mit ihm streiten über das, was er sieht? Und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen, beim Sidr-Baum des Endziels, bei dem der Garten der Zuflucht ist, als den Sidr-Baum überdeckte, was ihn überdeckte. Da wich der Blick nicht ab, noch überschritt er das Maß. Wahrlich, er sah von den Zeichen seines Herrn die Größten. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. Was meint ihr wohl zu Al-Lat und Al-Uzza und auch zu Manat, dieser anderen, der dritten? Ist denn für euch das, was männlich ist, und für ihn das, was weiblich ist, bestimmt? Das wäre dann eine ungerechte Verteilung. Das sind nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah aber keine Ermächtigung herabgesandt hat. Sie folgen nur Vermutungen und dem, wozu sie selbst neigen, wo doch bereits von ihrem Herrn die Rechtleitung zu ihnen gekommen ist. Oder soll etwa der Mensch haben, was immer er sich wünscht? So gehört Allah das Jenseits und das Diesseits. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, außer nachdem Allah es erlaubt hat, wem er will und wer sein Wohlgefallen findet. الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

der reich macht und der genügsam macht. Und dass er es ist, der der Herr des Hundssterns ist. ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Dass er die frühere Art vernichtete und auch die Thamud, so ließ er nichts übrig und zuvor das Volk Noahs. Gewiss, sie waren ja noch ungerechter und übermäßiger in ihrem Frevel. Und die umgestürzte Stadt ließ er stürzen. Und so überdeckte sie, was sie dann überdeckte. Welche der Wohltaten deines Herrn willst du nun bestreiten? Das ist ein Warner wie die früheren Warner. Es steht bevor die immer näher kommende Stunde des Gerichts. Niemand außer Allah kann sie beheben. Wundert ihr euch denn über diese Aussage? Und lacht ihr und weint ihr nicht? Und seid ihr noch belustigt? Werft euch doch vor Allah nieder und dient ihm.